der Schritt, Schema Santa. Fett ist der Schritt, fett ist der Schritt. Und die Braune, es ist, was man geht, heute im Bett, und ist das Schönste auf der Welt.